Turn up the bass and make them all have fun. me the way to all the things that you say. Night and day, she needs that feeling. I won't complain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, she kills my feelings. Die Nacht der Piste, denn ich muss mich bewegen. Ich seh ne Top-Braut und sie mich auch. Sie winkt mich zu sich rüber, verdammt, ich tick aus. Dicke, dicke Gedanken spielen verrückt, als ich ihr näher komm. Bitte, bitte kannst du mir verraten, wo du herkommst. Doch sie lächelt mich nur an, denn sie will nur spielen. Sie hat die, hat die, hat die, hat die, hat die, hat die, hat die, hat die, hat die, hat die. Tape.